geht einfach nur um die Connection und die findet man hier zum Beispiel. Und solche Spots, das sind gesellschaftliche Oasen zur Zeit und die sind einfach auch überlebensnotwendig für die menschliche Gesundheit. Wir sind am Alter, Baby. Alter, wie geht's weiter? Wir sind am Alter, Baby. Alter, da geht noch was. Hallo, herzlich willkommen von mir, der emotionelle Technikerin. I am Yasmina and I'm gonna introduce today's talk with a little way to hack yourself to learn German. Jemanden zum Schwatzen finden. Ja, Yasmina, also wenn wir so richtig Halligalli machen wollen, das heißt, wir machen richtig Bambule, ich denke, dann wird es auch ein bisschen spaßig. What do we need in order to communicate with others? Was brauchen wir, um mit anderen zu kommunizieren? Talking, talking, eating, eating, talking, talking, talking, talking, talking, eating. Ist ein sympathisches Wörterbuch. Ja, genau, ein sympathisches Wörterbuch, da hast du recht. Die Frage, die ich heute beantworten konnte, lautet: Was muss man in einer Sprache wissen? What do you need? C'è eine Voie in order to. Damit wir Spaß haben. Kasse. To have fun. Să ne distrăm puțin. Man ja manchmal, ich lache mich eckig. Das heißt also, man muss unheimlich viel lachen und das ist total super lustig, warum das nur gerade eckig sein soll. Das ist Anita. Mäuse, sagt man zum Beispiel zu Geld auch. Ein paar Mäuse in Dukaten, die ja früher so üblich waren, wie Nünze. Talking food. Wir sagen so Kaschkabal, der gelbe Käse. Talking food. Am plăcerea asta pentru mâncare, pe care o împărtășesc cu Anita. Sau poate, de fapt, am alte plăceri în comun cu ea și transformăm împreună totul în mâncare. Eating, talking, talking, eating. Wann immer wir uns treffen, können wir nicht anders als über Essen zu sprechen. Liegt das daran, dass wir diese Leidenschaft fürs Essen teilen? Oder weil ich eben nur diese Wörter sehr gut kenne. Bohnen, Bohnen, Bohnen, Bohnen. Und kenne ich diese Wörter sehr gut, weil ich dreimal am Tag esse? Sich aufbrezeln. Sie mit. Sich aufkovrig. Oder weil ich diese Leidenschaft für das Essen habe, die ich mit Anita teile. Das macht man eigentlich wirklich nur mit Leuten, die man mag, dass man das so... Wie veräppelt. Oder vielleicht teile ich andere Freuden mit ihr und wir haben alles in Essen verwandelt. Am transformat totul în mâncare. Nur diese ein Kaffee ja, trinken, ja, ja, ein Käse genau. Essen. Na ja, so haben wir das ja auch gelernt. Anders war man es auch nicht gelernt. Ja. Als ich Englisch angefangen habe, war auch nur so, wie kriege ich eine Briefmarke, wo ist das Postamt, wo geht's rechts und nach links, wo finde ich einen Gasthof. Das habe ich alles gelernt im Englischunterricht, aber mehr auch nicht. Wenn immer ich Versuch habe, einen offiziellen Deutschkurs zu belegen, musste ich feststellen, dass es hier um etwas anderes ging. Wir sollten lernen, um Essen zu bieten, im Geben und Nehmen von Dienstleistungen zu überleben. Bitte ein Stück oder soll es noch etwas mehr sein? Darf ich Ihnen einschenken? Kannst du mir dieses geben? Haben Sie noch einen Wunsch? Kann ich im Bar bezahlen? Kann ich dir noch etwas geben? Ich bin hungrig. Talking, talking, eating. What do we need in order to communicate with others? Was brauchen wir, um mit anderen zu kommunizieren? Ce avem nevoie să comunicăm cu ceilalți? Die heutige Antwort lautet: Răspunsul de astăzi este câmpul lexical al mâncării. Wörter, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Eating, talking, talking, eating. Da haben wir den Salat. Iar ne-ai băgat în salată. Das ist mir wurscht. Tot încărnată mie. Großer Käse. Mare brânză. Lachen über Bohnen. Aranjit fasole. Ein Haar in der Suppe finden. A căuta firul de păr din supă. A vorbi în prejurul unei ciorbe fierbinți. Undem heißen Brei herumreden. Să-mi dau și eu cu muștarul. Seinen Senf dazugeben. Nur ein weiteres Fischgericht. Altă mâncare de pește. Ding, eating, talking, talking, eating. Geht nicht in meine Birne. Geht nicht in meine Obst. But to be honest, often what I need to know in German is to defend myself. Wie ich mich selbst verteidigen kann, zum Beispiel. Geh mir nicht auf den Keks. Gehe mir nicht auf den Keks. Genau. Tomaten auf den Augen. Roșii nu. Alles in Butter, klar wie Kloßbrühe. Totul e ca untul și clar ca borșul. Când e vorba de mâncare, sunt prima la învățat. Mâncărică. Yasmina Al-Kaisi war das mit einer Sprache der Wahl, Language of Choice. Yasmina tut sich schwer, sowas wie Deutsch zu lernen, weil in ihrem Alltag das immer auch als Herrschaftssprache wahrgenommen wird. Das heißt, ihr wird immer nahegelegt, dass sie doch bitteschön jetzt in Deutsch zu antworten habe. Dabei ist doch Sprache eigentlich in Bewegung und die deutsche Sprache in einem Einwanderungsland natürlich erst recht. Das haben wir hier gestern am Alter diskutiert mit einem Mitarbeiter des Instituts für Deutsche Sprache. Und das auch aus einem guten Grund, denn hier am Platz, am Alter in Mannheim, da kursiert ein Gerücht, eine Sprachschule kommt hier neben dem Platz. Und dann sollen wahrscheinlich auch alle Nutzerinnen und Nutzer des Platzes Deutsch lernen möglichst. Das ist natürlich nicht der Fall. Und da ein bisschen Licht in die Kloßbrühe zu bringen, das soll unsere nächste Stunde hier meinen. Seid herzlich eingeladen, auch mitzureden. Mitzureden heißt, wir sind eine etwas größere Runde hier heute. Ich freue mich, drei Mitarbeiterinnen sowohl des Instituts für Deutsche Sprache als auch als Projektteam für das hier in der Nachbarschaft entstehende Forum Deutsche Sprache begrüßen zu können. Und das ist einmal die Elena Schopper, schönen guten Tag. Und das ist die Frau Dr. Christine Möhrs. Hallo, herzlich willkommen. Und das ist die Frau Sandra Hansen, die mir gegenüber sitzt. Hallo, herzlich willkommen, danke. Warum zu dritt? Weil das natürlich auch ein Riesenvorhaben ist, mit so einem, naja, recht komplexen Gebilde wie diesem geplanten Forum umzugehen. Es ist also nicht so, wie auch viele meinen, dass das Institut, das Leibniz-Institut, hier an den Platz zieht und dann alle Forscherinnen und Forscher immer mit den Skatergeräuschen zu tun haben werden, sondern im Gegenteil, es ist etwas, was Öffentlichkeit meint, und zwar für die Entwicklung eben genau dieser Forschung oder auch einfach das Präsentieren von Ergebnissen oder eben das Aussetzen auch von Ergebnissen in einen öffentlichen Diskurs. Wozu natürlich auch alle Nutzerinnen des Alters eingeladen werden, aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil das war eine Frage, die hier schon seit mindestens einem Jahr kursiert am Platz. Wie kommt es denn zu dieser Entscheidung, dass genau hier, wo jetzt ein Parkplatz ist, neben dem Lidl und dem Alter, dieses Forum hingebaut werden wird? Das wird ja nicht von Ihnen gebaut, aber Sie wissen da wahrscheinlich mehr drüber als wir. Ja, davon ist wahrscheinlich auszugehen, genau. Also tatsächlich hat dieses Projekt eine sehr, sehr lange Geschichte, schon über 10 Jahre, ist im Gespräch. Am Anfang hieß es Haus der deutschen Sprache. Da war die Überlegung, ob das IDS, das Leibniz-Institut für deutsche Sprache, nicht seine Forschungsergebnisse in einer Art Museum präsentieren soll. Und diese Idee hat sich immer weiterentwickelt, bis vor circa 3 Jahren dann eine neue Konzeption entstanden ist. Die heißt, dass wir mit dem Forum Deutsche Sprache eben gerade kein Museum, sondern ein Forum machen möchten, also einen offenen Ort, an dem Sprache verhandelt wird, an dem Sprache auch beforscht wird, und das zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Warum es ausgerechnet hier gebaut ist, das ist ein ausdrücklicher Wunsch der Stadt Mannheim gewesen. Es gab auch einen Gemeinderatsbeschluss dazu. Der Bezirksbeirat hat dieses Vorhaben sehr unterstützt, gerade aus dem wegen des Standpunkts, dass wir eben einen offenen Ort gestalten wollen. Ich würde ganz gerne mal kurz ein bisschen darauf eingehen, was konkret geplant ist. Also wir werden eine große Dauerausstellung haben zum Thema Sprache, in der sich jeder informieren kann, in der sich aber auch jeder beteiligen kann. Also Sprache ist ja nichts Gegenständliches. Das heißt, wir haben nicht so viele Exponate, die wir mitbringen können, sondern es wird eher digitale Installationen geben, so immersive Räume, in denen man ein Spracherlebnis haben kann und in denen man aber auch gefragt wird, was sprichst du eigentlich für eine Sprache? Also was bringst du mit an deiner Sprache? Und aus dieser Idee heraus hat sich dann ein Ansatz entwickelt, dass wir auch Forschung dort betreiben wollen, und zwar Forschung mit der Sprache der Besucherinnen und Besucher, die sie in diese Ausstellung mitbringen und dann aber auch in einen speziellen Bereich mitbringen, wo wir bürgerwissenschaftliche Projekte gemeinsam machen wollen. Es soll natürlich auch viele Veranstaltungen geben rund um das Thema Sprache. Es soll von Science Slams bis Vorträgen bis Schülerprojekten stellen wir uns alles Mögliche vor. Beim Stichwort Schüler vielleicht auch noch der wichtige Hinweis, es wird natürlich einen Workshop-Bereich geben, einen speziellen Bereich für kleinere Kinder, die noch nicht sprechen und lesen können. Und gerade in diesem Kleinkindbereich wird auch das Thema, was ja in der Neckarstadt sehr wichtig ist, Mehrsprachigkeit, einen sehr großen Stellenwert haben, nämlich wie kann ich eine Wertschätzung für mehrsprachige Kinder auch vermitteln. Also wie kann ich vermitteln, dass es eben kein Defizit ist, nicht perfekt Deutsch zu sprechen, sondern ganz im Gegenteil ein großer Mehrwert, dass ich eben noch eine andere Sprache mit in die Gesellschaft, in die Stadt, in die Schule, wo auch immer hinbringe. Also das wird da der Schwerpunkt sein. Und natürlich hoffen wir darauf, dass wir als außerschulischer Lernort auch für Schulen und Kindergärten ein Angebot für Gruppen vorhalten können. Kann ich da kurz was zu sagen auch? Also es geht eben nicht darum, dass die Leute in der Neckarstadt Deutsch lernen und dass hier eine Sprachschule hinkommt, sondern, also ich bin selbst Anwohnerin der Neckarstadt, nutze den Platz auch sehr gerne, bin hier sehr häufig. Und ja, die Neckarstadt ist dynamisch, die ist variabel, ja, und es geht darum, diese Dynamik eben auch zu erfassen und auch in der Sprache zu untersuchen und dass die Anwohnerinnen, die Bürgerinnen und Bürger das auch mitbringen. Wir hatten gestern so einen kleinen Seitenschlenker mit einem Mitarbeiter Ihres Instituts, der Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum untersucht. Und den habe ich gefragt, das würde ich Sie auch gern fragen, warum heißt es dann nicht eigentlich Forum für Sprache, wenn wir doch alle so darauf abheben, wie Sprache im Fluss ist? Ja, gerne. Also es gibt einen Aspekt, der, glaube ich, hier in Mannheim, aber vielleicht auch hier direkt in der Neckarstadt, glaube ich, wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, um auf so eine Frage zu antworten, dass nämlich hier an diesem Ort, glaube ich, die deutsche Sprache einfach eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Element in unserer Kommunikation ist. Ob man nun einen mehrsprachigen Hintergrund mitbringt, einen Monomer-Hintergrund oder einfach einen deutschen Hintergrund. Und es gab vor ein paar Jahren mal so eine Kampagne, die gesagt hat, dass Mannheim die Hauptstadt der deutschen Sprache ist. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund gehabt, dass hier so an mehreren Stellen die Untersuchung der deutschen Sprache mit einem besonderen Schwerpunkt behandelt wird. Dazu gehört zum Beispiel auch das Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Dazu gehört aber auch das Goethe-Institut, was hier in der Region angesiedelt ist. Dazu gehört auch die wirklich außerordentlich umfangreiche Forschung zur deutschen Sprache an der Uni in Mannheim, aber auch an den umliegenden Universitäten Heidelberg, Tübingen etc. Aber nicht zuletzt, glaube ich, auch die Situation, die besondere Situation in Mannheim, dass hier schon unabhängig vom Forum Mehrsprachigkeit in dieser Stadt immer ein ganz besonderes Thema war. Ja? Also in wenigen anderen Städten kommen so viele, über hunderte Nationalitäten mit ihren jeweiligen Sprachen hier zusammen. Und hier wird eben ein Ort entstehen, an dem ein besonderer Fokus auf die deutsche Sprache gelegt werden soll, weil das nun mal hier auch ja, eins unserer Kommunikationsmittel schlechthin ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass neben diesem ja, vielleicht Erleben und Erfahren etwas über die deutsche Sprache in diesem Forum vielleicht einen Ort finden muss und kann und wird, auch, glaube ich, das Thema des Staunens darüber, wie vielfältig die deutsche Sprache ist, wie wir das im Einspieler auch gehört haben, ja, wie bildgewaltig die deutsche Sprache ist und es zum Beispiel zahlreiche Redewendungen mit Lebensmitteln gibt, glaube ich, kann das Forum vor allen Dingen auch zeigen, wie vielfältig die deutsche Sprache ist, wie staunenswert sie vielleicht auch ist. Und so können wir vielleicht auch das, was wir, sagen wir mal, am Leibniz-Institut oft mit natürlich einer eher wissenschaftlichen Perspektive auf diese Forschung betrachten, ja, alle Menschen, die hierher kommen, auch ein Stück weit zum Staunen und zu Aha-Erlebnissen bringen über das, was unsere deutsche Sprache auch für viele Dinge mit sich bringt. Ich würde Frau Hansen vielleicht mal ganz kurz auf die Forschungsbereiche im Institut eingehen, bevor wir zurück zum Forum kommen. Da, wo ich schwärme immer so ein bisschen darüber, wie zum Beispiel der Duden, was ja immer so, das war ja immer so was ganz Sperriges, wo, als ich noch in der Schule war und man hatte den Duden, weil da stand drin, wie man richtig spricht. Und wenn man in Mannheim sich darüber unterhält, wie man richtig spricht, da kriegen die Leute immer gleich ganz große rote Augen und sagen, ey, Moment mal, ey. Und das ist also sozusagen dialektale Färbung, Lehnworte, all das spielt ja bei der Duden-Forschung eine große Rolle. Mit anderen Worten, das ist ein sehr zeitgenössisches Forschen. Was sind denn sozusagen so Main-Issues im Institut? Woran forscht denn das Leibniz-Institut? Sehr komplex, weiß ich, aber... Da kann ich ganz viel zu sagen, aber das würde jetzt hier auch alles sprengen. Also wir haben ganz unterschiedliche Themenbereiche, die wir erforschen. Das ist von der traditionellen Grammatik, wobei wir das eben natürlich nicht vorschreibend machen, sondern deskriptiv, also beschreibend machen. Wir haben große Textkorpora, die wir uns anschauen mit unterschiedlichen Registern, also Textsorten auch, und schauen, okay, wie kommt die Sprache denn vor? Ja, also ein Beispiel ist vielleicht der Genitiv im Deutschen. Sagt man jetzt des Films oder des Filmes oder des Projekts, des Projektes? Wie schreibt man das? Und wir schauen uns das eben vor dem Hintergrund an, wie der Sprachgebrauch wirklich ist, und beschreiben das. Und diese Ergebnisse, die gehen natürlich in solche Werke wie den Duden auch ein. Das ist ganz klar, auch als Empfehlungen. Aber das ist so ein Teilbereich. Das wird in der Abteilung Grammatik bei uns erforscht, in der ich auch arbeite. Und wir haben dann noch weitere Teilbereiche, die Pragmatik, die sich mehr eben auch mit Sprache im sozialen Handeln beschäftigt. Da spielt sowas wie Arzt-Patient-Kommunikation eine große Rolle. Also die befassen sich vor allen Dingen auch mit der gesprochenen Sprache in verschiedenen Situationen, im beruflichen Alltag, im sozialen Alltag. Ja, in der Lexik, das ist vor allen Dingen auch Christines Steckenpferd, da kommt Christine her, die befassen sich mit dem Wortschatz und schauen da aber auch, wie verändert sich der Wortschatz, und beschreiben das eben auch. Und ein großer Schwerpunkt auch, oder das, was eben auch alles miteinander verbindet, sind die Methoden. Also wir machen das sehr datenbasiert, eben, ja, wollen nichts vorschreiben, schauen uns die Daten an und... ja, wollen auch zu den Korporern mehr weitere Elizitationsmethoden erfassen, gehen in Interviews mit den Personen, wollen gerne Sprache aufnehmen. Ein Bereich ist auch Meinungsforschung über Frage. Genau, also wie Menschen über Sprache denken, über die Variabilitäten der Sprache und was das vielleicht auch für einen Einfluss auf den Sprachgebrauch hat. Und da sehe ich auch einen sehr großen Anknüpfungspunkt hier im Forum Deutsche Sprache, dass das damit besser erfasst werden kann, die Leute sich auch einbringen können. Also, ja. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Daten eingehen, weil das ja wirklich ganz zentral ist für das Forum Deutsche Sprache. Also diese Idee, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist das große Thema und viel diskutierte Thema Wissenschaftskommunikation, dass also immer klarer wird, spätestens seit Corona, dass es wirklich wichtig ist, Forschung auch zu erklären und Forschung nahbar zu machen und Forschung damit auch zu rechtfertigen, ne? Dass man gesellschaftlich relevante Dinge beforscht und auch mal Bürgerinnen und Bürger befragt, was interessiert dich denn überhaupt zum Beispiel an der deutschen Sprache? Welche Forschung soll denn angegangen werden? Und das ist eben diese bürgerwissenschaftliche Seite, die sehr groß geschrieben wird dort. Auf der anderen Seite aber auch gute Forschung kann eben nur immer so gut sein, wie die Daten sind, die Daten selbst sind. Und wenn wir keine Daten haben, können wir nicht forschen. Und Daten zum alltäglichen Sprachgebrauch, also zum Beispiel auch von mehrsprachigen Personen, von Personen, die kürzlich zugewandert sind und jetzt erst die Sprache erlernen, oder auch alteingesessene Neckarstädter, die noch starke dialektale Züge haben. Solche Daten kriegt man schlechtweg nicht, wenn man nicht mit den Leuten begegnet. Und dieses Forum soll ein Ort der Begegnung und des Vertrauens sein. Also die Daten sollen ja nicht kommerziell genutzt werden, sondern wissenschaftlich. Dass man eben über diesen Dialog, indem man auch was über die Sprache erzählt, etwas ins Gespräch kommt darüber, etwas weitergibt, dann auch im Gegenzug vielleicht die eine oder andere Sprachspende, nennen wir das im Moment noch als Arbeitstitel, bekommt, mit der dann weiter geforscht werden kann. Also das wäre unser großer Traum, dass wir zum Beispiel in 10, 20 Jahren hunderte Aufnahmen haben von Personen, die erzählen, wie haben sie denn eine Fremdsprache gelernt oder wie haben sie Deutsch gelernt. Und noch eine Sache wollte ich sagen zu diesem Deutsch-Thema, warum nicht Forum der Sprachen? Eine andere Frage war häufig, warum steht denn ein Forum der deutschen Sprache da nicht in Berlin, wenn es doch um die deutsche Sprache geht? Und da kann man ganz klar sagen, es geht darum, auch zu zeigen, dass Deutsch eben keine nationale Sprache ist. Also es ist ein wirklich sehr international ausgerichtetes Projekt. Deutsch wird in 7 verschiedenen Ländern als Amtssprache gesprochen. Luxemburg, Liechtenstein und so weiter. Ich muss nicht alle aufzählen. Wir sind mit diesen Ländern auch im Gespräch. Und es geht eben auch darum, die Varietäten aus diesen Ländern zu zeigen und die Unterschiedlichkeiten, die Gemeinsamkeiten und die Vielfalt der Sprache, die ja weltweit von sehr, sehr vielen Leuten gelernt und auch gesprochen wird. Bis hin nach Papua-Neuguinea, wo es spezielle Formen, unser Deutsch heißt das, aus den Kolonialzeiten noch gibt. Also das sind alles Punkte, die eine Rolle spielen werden. Ich würde auch noch gerne was ergänzen. Und zwar geht es uns persönlich auch sehr darum, einen Transfer nach außen zu gestalten. Und zwar einen Wissenstransfer in Bezug dazu, wie überhaupt Wissenschaft funktioniert und wie wir geisteswissenschaftliche Forschung betreiben. Und die Bürgerinnen und Bürger sind da ein Teil von. Sie können das auch mitgestalten. Also so, das ist die Idee dahinter. Und ein großer Punkt, der auch immer wichtiger wurde in der letzten Zeit am IDS, weil Sie mich ja auch nach der Forschung da gefragt haben, ist auch die Verständlichkeitsforschung. Also wir befassen uns, wir haben Projekte mit den Finanzämtern zusammen, gestalten die Texte einfacher in Arbeitsgruppen und das geht auch direkt zurück natürlich in die Gesellschaft. Jetzt hatten wir gestern mit Herrn Zindag er kam von selbst drauf, dass Neckarwest eben auch unter Umständen heißen kann, dass viele Leute, die hier wohnen, über die Zeit Türkisch lernen, weil das ein sinnvolles Verständigungssprachmoment ist und das gar nicht so sehr als Deutsch, als Verkehrssprache, sondern umgekehrt, da auch eine Annäherung an eine mehrheitliche Sprache existiert in der Nachbarschaft. Ich würde Sie gerne mal fragen, Frau Mörs, wenn jetzt zum Beispiel ein Projekt hier im Viertel entsteht, quasi aus dem Kiez heraus, bei Ihnen eine Ausstellung zum Gebrauch oder zur Zweisprachigkeit Türkisch-Deutsch zu machen, würde das gehen? Heißt das, wenn hier am Alter was entsteht, als Beispiel, als kreative Idee, könnte auch sowas eine Rolle spielen im Forum? Also wie Frau Schopper gerade schon erklärt hat, ist es ja so, dass wir einen Bereich haben werden, der bei uns als Dauerausstellung bezeichnet wird. Aber darüber hinaus wird es in Sachen Ausstellung im weitesten Sinne auch die Möglichkeit geben, Sonderausstellungsbereiche oder wie das so ein bisschen als Fachwort heißt, Kabinettausstellungen, also kleinere oder größere Bereiche zu haben. Und selbstverständlich, wenn es solche Projekte gäbe, wäre das Forum ein ganz besonders guter Ort, um auf solche Fragen einzugehen. Gerade ist schon angeklungen, dass das ganze Projekt ja doch international auch ausgerichtet ist. Aber ich glaube, es kann ganz besonders schön sein, wenn auch hier in der Neckarstadt in Mannheim solche Verbindungen zum Forum hergestellt werden. Selbstverständlich ja. Die Sprachspenden spielten ja schon mal eine Rolle als Korpus sozusagen der Untersuchung. Wir haben schon mal welche gesammelt für Sie. Das ist ja großartig. Immer her damit. Ich mag, dass hier so viele Menschen sind und dass halt, dass hier ein Kiosk ist und das ganz nah bei der Innenstadt. Und ich freue mich, dass man Sachen ausleihen kann und so. Das Coolste an Alter ist auch, dass es direkt an ein Rhein ist und dass es so an Wasser ist. Und man könnte sich ja an der Wiese legen, weil ich immer das Meer sehen möchte. Ja, Alter muss definitiv hier weiterhin bleiben, weil das so ein bisschen die Subkultur in Mannheim repräsentiert und widerspiegelt. Und die Leute gerne hier chillen bei gutem Wetter. Es gibt keine anderen Plätze als Ausweichmöglichkeit oder andere Plätze sind schlechter. Und es ist halt einfach Jugendkultur, Hip-Hop-Musik und interkulturelle Zusammenkunft. And I see that more people of this place have to stand up and say, hey, we need a collaboration, not only when the cut is there. Und ich bin mehrsprachig aufgewachsen, spreche 5 Sprachen und ich kann hier auch mit Leuten, die aus Frankreich kann ich fließen. Ich kann mit Menschen hier in verschiedenen Sprachen auch meine Sprachkenntnisse natürlich auch trainieren. Man kann das, was man hat, perfektionieren und besser machen. Und das wird das ausmachen, weil Kultur ist Kultur und es ist unabhängig. Es muss eine Art Authentizität und Wiedererkennungswert haben. Das ist genauso wie eine Musik, wie eine Kunst. Evet, alte Feuerwache bizim için çok önemli ve çok değerli. Burasını gerçekten çok seviyoruz. Buraya değer veriyoruz. Çünkü her günümüz burada geçiyor. Arkadaşlarla hepimiz burada toplanıyoruz. Güzel vakitler geçiriyoruz. O yüzden alte Feuerwache'nin burada kalması için elimizden geleni yaparız. Yani bizim için burası mutluluk, güzel. O yüzden

Ja, also ging um die Methode, wie kommen Sie an Sprachen ran? Geht es nur um Spenden oder gehen Sie auch raus mit dem Mikrofon, laufen einfach rum oder stellen Mikrofon auf, um Leute auch aufzunehmen, die eben davon nichts wissen? Also einfach, ja, und deshalb einfach die Methodenfrage. Ja, dazu kann ich gerne antworten. Und die Frage ist sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, dass Sie das nochmal hier mit reinbringen. Sie ist gar nicht so ganz kurz zu beantworten, weil das ein recht umfangreiches Thema ist. Aber ich versuche mal so durch ein paar Schlaglichter so ein paar Dinge zu umreißen. Also zum einen betreiben wir am Leibniz-Institut schon relativ lange Forschung, indem wir sagen, wir wollen, wenn wir über Sprache sprechen, nicht über eine, sagen wir mal, künstliche Form von Sprache reden, sondern wir wollen immer über authentische Sprache reden. Und die Projekte, die zum Beispiel meine Kollegin Sandra Hansen schon ein bisschen umrissen hat aus der gesprochenen Sprache, arbeitet exakt genau mit der Idee, rauszugehen und sozusagen Sprache einzufangen von Menschen aus ihren alltäglichen Situationen. Was bei so Sprachsammlungen immer ganz wichtig ist, wenn man da hinterher was mitmachen möchte, kann man nicht einfach nur sozusagen heimlich jemanden aufnehmen und dann was damit machen mit den Daten, aber der Person nicht sagen, dass man das tut. Das ist natürlich etwas, das ist bei uns am Institut schon immer ein ganz großes Thema gewesen, wenn wir Sprache einsammeln. Und das wird natürlich gerade im Forum Deutsche Sprache nochmal ein ganz besonderer Schwerpunkt werden, um den wir uns kümmern werden müssen. Denn wir wollen nicht einfach Leute heimlich aufnehmen und dann sagen so, jetzt ne, gucken wir mal, was du da fabriziert hast. Sondern wir wollen eine Vertrauensbasis schaffen, eine Transparenz, um zu sagen, wenn wir etwas über unsere Sprache wissen möchten, dann brauchen wir dazu Daten. Das, was wir alle, Sie, ich, wir hier alle auf dem Platz mitbringen an Sprache, ist genau das, was wir lernen können, wenn wir etwas zur Sprache erfahren wollen. Das heißt, wir werden schon ein sehr gutes System entwickeln müssen, um erstmal die Leute darüber aufzuklären und auch eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass Menschen dazu bereit sind. Das ist ganz wichtig. Wie das dann ganz konkret aussehen soll, ist natürlich jetzt für uns auch ein ganz spannender Punkt, an dem wir natürlich auch noch arbeiten. Aber uns schwebt das vielleicht so kurz umrissen so vor. Wenn jemand durch die Ausstellung geht und etwas zur deutschen Sprache erfährt, dann kann er schon in der Ausstellung vielleicht über kleinere, ganz niedrigschwellige und einfache Formate zum Beispiel sowas sagen wie, wie sagst du zu X oder gefällt dir, weiß ich nicht, der bayerische Dialekt besser als der hessische oder wie auch immer. Also über so ganz kleinere Formate. Und wir wollen über die Ausstellung erreichen, dass die Besucherinnen und Besucher überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, dass sie selbst sozusagen sich dazu äußern. Denn vielleicht kennen Sie auch dieses Phänomen, Stichwort Jugendwort, ja? Wenn das gekürt wird, dann hat man eigentlich hinterher immer so das Gefühl, wer hat sich das denn ausgedacht? Und wenn man dann die Jugendlichen selbst fragt, sagen die vielleicht auch, habe ich noch nie gehört. So. Und dem wollen wir so ein bisschen entgegensetzen und sagen, wir wollen mit euch direkt in Kontakt kommen. Und dann wird es im Forum Deutsche Sprache noch so einen Bereich geben, der quasi neben der Ausstellung in diesem Haus existieren wird, nämlich, dass in dem Moment, wo wir in der Ausstellung schon mal so ein bisschen ein Gespür dafür vermittelt haben, wie wichtig das ist, dass wir mit echten Daten arbeiten wollen und das auf einer Vertrauensbasis, dann Optionen schaffen, auch in einem Erhebungsbereich, so ist da auch im Moment so der Arbeitstitel, noch etwas genauer einzutauchen. Stellen Sie sich Folgendes vor, es wird immer viel darüber überlegt, so wie kommuniziert man eigentlich, wenn man über Messenger-Dienste kommuniziert. Wir wissen inzwischen sehr viel darüber, wie zum Beispiel in Zeitungstexten geschrieben wird, weil wir da auf relativ viele Texte zurückgreifen können und unsere Kollegen am Haus zum Beispiel viel Mühe hineinstecken, um mit Datengebern ins Gespräch zu kommen, Zeitungen, Zeitschriften etc. Das ist aber noch vergleichsweise leicht. Vergleichsweise schwer ist es, über solche private Kommunikation überhaupt etwas zu erfahren. Und da wollen wir versuchen, zum Beispiel im Bereich der mobilen Kommunikation, Menschen dazu ermutigen, natürlich sehr aufgeklärt und transparent, was damit gemacht wird, sie zu fragen, ob sie nicht bereit wären, uns auch solche Arten von Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Ja? Was ist dein liebstes Emoji? Was ist denn das häufigste? Ja? Oder was verschwindet vielleicht? Oder eine Frage, die zum Beispiel mich erreicht hat in der Corona-Zeit, wir haben uns am Institut auch ganz viel mit der Frage beschäftigt, wie hat eigentlich Corona unsere deutsche Sprache beeinflusst und was ist da eigentlich passiert, war auch die Frage, wie hat sich zum Beispiel die Emoji-Kommunikation in diesem Kontext verändert und entwickelt. Da kann man so über Statistiken natürlich einiges erfahren, dass zum Beispiel am Anfang der Einkaufswagen ziemlich geboomt ist, wohingegen das Flugzeug ziemlich abgenommen hat, kein Mensch konnte mehr reisen. Oder auch das Masken-Emoji, was plötzlich aufgetaucht ist. Und das sind alles so Dinge, da fragt man sich, das geistert so im Kopf rum, aber das kann man eigentlich wirklich nur beantworten, wenn man dazu halt entsprechende Daten hat. Das sind nur mal so zwei Beispiele und wir wollen natürlich im Ausstellungsbereich als auch im Erhebungsbereich dazu noch viele weitere spannende Formate schaffen, die es uns ermöglichen sollen, zu solchen Fragen Antworten zu gewinnen. Jetzt gibt es natürlich hier am Platz unter Umständen ganz andere Fragen. Also am Alter wurde ja, wie das so ist, ne, man weiß gar nicht, was für Nachbarschaft man so bekommt. In dem Falle war das auch lange Zeit relativ unbekannt und wirkte vor allem erstmal als Bedrohung. Und wenn man es jetzt mal genauer macht, nicht nur als Bedrohung im Sinne von man weiß nicht viel, sondern bleibt der Platz. Denn das ist eine direkte Nachbarschaft. Wir reden hier über, geschätzte 30 Meter bis zur Hauswand des Instituts. Nicht des Instituts, des Forums, also des Forumbaus. Und dann ist das ja auch eine Traufhöhe, die... Jetzt ist der Platz ja offen, also das heißt, wir reden hier über einen Riesenklotz, der dann dastehen wird. Und jetzt kann man natürlich aus der Perspektive des Forums sagen, ja super, weil dann sieht man es wenigstens. Und es gibt ja auch einen Eingang von dieser Seite, offen zu diesem Platz hier, der aber ja schon genutzt wird. Und jetzt reden wir mal über Nachbarschaft. Das heißt, die wird es ja geben. Was versprechen Sie sich denn im Idealfall von einem direkten Nachbarn, der... hier bekannt ist als Alter in dieser Nutzung, in der dieser Platz auch stattfindet? Die werden möglicherweise, vorhin haben wir es kurz gehört, ach nee, Museum in dem Alter, da geht doch keiner rein. Und die Leute gehen ja nicht her, um in ein Forum deutsche Sprache zu gehen. Das heißt, die kommen ja zu anderen Zwecken her. Was wäre denn für Sie ein schönes, vorstellbares Brückenszenario oder Nachbarschaftsszenario, nennen wir es mal? Darf ich ganz kurz noch was voranstellen? Also ich hoffe... um das kurz vorwegzunehmen, sehr wohl, dass die Leute auch, die Leute, die jetzt hier am Platz sind, auch kommen, um ins Forum zu gehen, aus unterschiedlichen Gründen, die wir sicher auch nochmal besprechen können. Ich würde nochmal gerne was zu dieser Genese sagen, wie das dazu gekommen ist, zur Entscheidung, was hier an dem Platz passiert. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass es ja schon seit über 10 Jahren im Gespräch ist, dass die Stadt da schon lange eine Kulturinstitution haben möchte an diesem Platz. Damals war noch von dem ganzen Platz die Rede. Dass der Platz jetzt so aufgeteilt wurde, also dass wir quasi den Teil kriegen, da ist ja jetzt der Parkplatz, also wir sind ja gar nicht auf dem alten Gelände, wie es jetzt ist, sondern wir werden das Haus auf dem Parkplatz bauen und ich hoffe auch, dass es kein Klotz wird, weil es ein gläserner Bau ist, der vorgesehen ist, der auch sehr schön ist und eigentlich sehr gut angenommen wurde von allen Leuten, die sich das mal angeguckt haben, die Entwürfe. Also dass diese Aufteilung so stattgefunden hat, das Forum an der einen Seite und Alter als temporäre Lösung eigentlich immer vorgesehen, verstetigt an der anderen Seite, geht auf einen Gemeinderatsbeschluss zurück. Und das muss man, glaube ich, auch im Blick behalten. Es wird ja auch eine große Fläche geben hier in der Mitte, also nicht unsere Fläche und auch nicht die verstetigte Fläche von Alter, sondern die Fläche in der Mitte, die in diesem Gestaltungsprozess der Stadt, darüber haben Sie, glaube ich, auch schon mit Herrn Erbeck wahrscheinlich gesprochen oder mit den städtischen Mitarbeitern, mit Hilfe der Bürgerschaft gestaltet werden kann und soll. Am 7. Mai gibt es da diesen Workshop, an dem wir natürlich auch beteiligt sind, nur als Teilnehmer, als künftiger Nachbar, nicht als Entscheider. Das nochmal zu dieser Genese. Die Nachbarschaft können wir uns super gut vorstellen. Wir sind ja auch im Gespräch schon seit längerem mit Alter. Wir haben viel auch schon über Inhalte gesprochen, über Austauschmöglichkeiten, gemeinsam den Platz hier in der Mitte zu nutzen, sei es mit mobiler Möblierung. Es ist ja eine große Freitreppe im Gespräch, die ja alle Menschen, die hier an den Platz kommen, zusammen nutzen können. Einige Projekte haben wir vorhin schon angesprochen, die denkbar sind im Bereich Mehrsprachigkeit, im Bereich auch mit kleinen Kindern. Wir werden ja diesen Kleinkindbereich haben, der bestimmt auch für viele Mütter, die mit ihren kleinen Kindern hier am Platz sind, interessant ist. Das wird kostenfrei zugänglich sein, also viele Möglichkeiten da, gemeinsame Dinge zu machen, bis hin zu gemeinsamen Veranstaltungen, stellen wir uns das vor. Und es ist ja eigentlich die gleiche Grundidee. Es ist ein nicht kommerzielles Angebot, es ist eine Kultureinrichtung, es ist ein Dialogort. All das, denke ich, will Alter auch sein, möchten wir später auch sein. Natürlich ist es für jeden etwas schwierig, sich vorzustellen, wenn eine Institution noch nicht entstanden ist. Da hat Alter natürlich den klaren Vorteil. Das kennen die Leute, die sind hier schon, die haben hier Spaß. Und das Forum ist in dem Kontext natürlich noch etwas fremd. Aber wir hoffen, dass das alles eine sehr schöne Kombination hier werden kann. Ich muss trotzdem noch mal insistieren, weil auch das gab es hier als Gespräch. Ich bin jetzt quasi Sprachrohr. Und auch am Dienstag im Gespräch mit der Stadtplanung gab es ein Szenario, was hieß, ja, okay, also die Gebäude, die ziehen vielleicht nach drüben, weil das ist ja klar, das würde da nicht funktionieren. Aber der Platz, so wie er jetzt hier existiert, nur besser, könnte ja quasi genauso weiter existieren und eine Mischnutzung erfahren, logischerweise durch auch andere Leute. Das wäre für Sie auch ein Szenario. Entschuldigung, meinen Sie die Mitte? Oder? Wir reden über das hier. Das, was ja schon da ist und in Nutzung ist, könnte ja quasi eine direkte Nachbarschaft heißen. Ein offenes. Also, das können wir uns sehr gut vorstellen, natürlich, aber wir müssen auch klar dazu sagen, dass das nicht unser Tanzbereich ist. Ne? Also das ist eine städtische Fläche. Wir haben einen Erbbauvertrag, dem auch diese Baustelleneinrichtung zugrunde liegt. Also das heißt, wir brauchen eben eine gewisse Fläche, um das Gebäude errichten zu können für einen gewissen Zeitraum. Und was ab 2027 vor unserer Haustür passiert, liegt gar nicht in unserem Entscheidungsbereich. Das ist eine Sache, also die Stadt hat entschieden, Alter am Brückenkopf, Forum an der Seite zum Lidl und die Platzmitte soll mit der Bürgerschaft gemeinsam gestaltet werden. Ja, ja, das war ja auch eher die Frage, wie Sie es einschätzen würden, wenn es so wäre. Also wenn das der Mehrheitswille ist von allen, natürlich, warum sollten wir uns da versperren? Also auch das Stichwort Beteiligungsprozesse wird auch bei uns noch eine ganz andere Rolle spielen. Wir sind ja gerade erst jetzt mit der inhaltlichen Planung eingestiegen. Auch wir denken daran, vielleicht einen Bürgerrat, einen Kinderrat zu installieren, dass auch unsere Angebote auf das ausgerichtet sind, was dann auch wirklich gebraucht und gewollt ist. Aber mit der Platzmitte sind wir tatsächlich nur als Nachbar beteiligt und bringen da unsere Ideen ein. Und für uns ist es, wäre es das Schlimmste, wenn hier ein toter Platz entsteht. Also der soll lebendig sein, der soll leben, gerne in dem Stil, wie es jetzt gemacht wird. Und wir sind beim Bürgerbeteiligungsprozess Teilnehmende und wollen alles dazu tun, dass der Platz hier schön ist und lebendig ist und dass hier viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und so weiter herkommen. Eine Sache würde ich ganz gerne noch ergänzen wollen, weil also wenn wir über Nachbarschaft sprechen, dann sprechen wir natürlich irgendwie im Kleinen hier über den Platz direkt. Aber ich habe irgendwie auch immer noch so ein bisschen die Neckarstadt und die Neckarstadt West vielleicht insbesondere so auch in Summe ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben ja ganz tolle, sagen wir mal, kulturelle Angebote hier in dem Stadtteil, der ja in mancherlei Hinsicht auch ein schwieriger Stadtteil ist. Also einer, der es vielleicht nicht immer so ganz leicht hat, aber Formate wie zum Beispiel die Lichtmeile in den ganzen letzten Jahren, sagen wir mal Literaturveranstaltungen in der alten Feuerwache lesen, hören. Ich denke auch tatsächlich noch an die Zeit zurück vor dem Mannheimer Stadtfest, als der Platz hinter uns, also der alte Messplatz, wirklich ein absolut schrecklicher Platz war, der jetzt zumindest irgendwie ausgebaut ist und ich das Gefühl habe, dass es erstens die Neckarstadt, zweitens dieser Platz und eben auch alle Bewohner, also jetzt vielleicht auch nicht nur die, die hier zum Alter kommen, sondern auch alle Bewohner der Neckarstadt verdient haben, dass dieser Stadtteil noch mehr an kulturellen und Bildungsangeboten verdient hat. Jetzt gerade ist ja der ehemalige Kaisergarten, Mittelstraße, direkt neben der Herz-Jesu-Kirche, fertig geworden und eröffnet und wird auch Möglichkeiten für Jugendliche bieten. Ich denke aber auch zum Beispiel an die ältere Generation. Also auch die wird zum Beispiel auch im Forum zumindest Angebote bekommen. Und das finde ich persönlich auch einen ganz schönen Gedanken, hier an diesem Platz wirklich generationsübergreifend Angebote zu kreieren für alle. Also ja, nicht nur für die Kinder, die sind auch ganz wichtig, nicht nur für Jugendliche, die sind auch wichtig, sondern irgendwie für uns alle. Ja. Ich hätte jetzt aus der blanken Erfahrung des Platzes einen kleinen Tipp für die schöne Webseite forumdeutschesprache.de. Da kann man schon mal, nicht Mann, sondern da kann Mensch schon mal gucken, was da so passieren könnte in diesem Haus. Aber das ist alles in Deutsch. Vielleicht gibt es das mal mehrsprachig, zum Beispiel in Türkisch, zum Beispiel in Englisch, zum Beispiel Französisch, zum Beispiel Portugiesisch, Spanisch, Arabisch. Wäre toll, aber ist ja alles noch in Entstehung begriffen. Ja, also der Flyer ist gerade erst aus dem Druck gekommen vor 2 Tagen, aber es ist ein super Hinweis, den wir sehr gerne beherzigen. Das sollte wirklich keine Schwierigkeit sein. Weil das wäre ja auch eine schöne Brücke. Ja. Man könnte jetzt also sagen, auf gute Nachbarschaft Aber ich würde trotzdem ganz gern noch mal auf Neckarwest auch zu sprechen kommen. So ein bisschen hatte das vorhin unser Besucher hier auch. Wie kommt denn das zustande? Planen Sie auch ins Viertel zu gehen? Also kann man sich, es gibt ja hier eine kommunale Galerie zum Beispiel um die Ecke. Es gibt selbst, ach ich weiß nicht, man könnte das Kapitol in Beschlag nehmen oder was auch immer. Es gibt ja Möglichkeiten der quasi Viertelvernetzung, nicht nur mit dem Alter als Nachbarin, sondern ist sowas in Planung oder wenn ja, wie? Auf jeden Fall. Also mit manchen Akteuren sind wir auch schon im Gespräch. Noch nicht mit allen, weil auch manches einfach noch nicht konkret genug war, aber wir haben mit dem Archivum schon gesprochen, mit der alten Feuerwache und machen das Projekt einfach so ein bisschen bekannter und sagen, dass wir hier bald sein werden und auch offen sind für alles. Wir sind auch in diesem neuen Rat für Kunst und Kultur vertreten und versuchen einfach schon viele Anknüpfungspunkte zu finden und ganz besonders im Fokus steht natürlich die Neckarstadt und die Neckarstadt West. Was wir uns auch sehr gut vorstellen könnten, wäre beispielsweise mit dem Campus Neckarstadt West auch zu kooperieren, weil da werden ja immer wieder Leute gebraucht, die auch Angebote für die Kinder machen. Oder auch die Mannheimer Abendakademie, wo ich selber lange gearbeitet habe im Bereich Deutsch als Fremdsprache, dass man da Kooperationen macht. Also ich habe damals initiiert, dass Integrationskurse und berufssprachliche Deutschkurse kostenfrei in die Kunsthalle und ins Technoseum gehen können. Also da erhoffe ich mir, dass sowas natürlich auch von Anfang an zustande kommt und mitgedacht wird. Für alle, die uns hier am Platz zuhören, eine kleine wichtige Information ist auch, weil wir doch über gute Nachbarschaft reden, dass aus dem Institut heraus auch gegenüber der Stadt formuliert wurde, dass wenn es keine angenehme Lösung für den Alter gibt, dann sind sie hier auch nicht gern. Ja, nur dass sie und ihr das wisst, das meint auch, dass von vornherein vielleicht ja auch ein ganz solidarisches Auftreten in der Stadt da zustande kommen kann und gemeinsam Projektpläne geschmiedet werden könnten. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören, euch fürs Kommen und herzlich jeden Tag wieder. Einige von Ihnen sind ja sowieso jeden Tag hier. Ich möchte trotzdem noch, Nicole hatte Fragen, die den Bau betreffen, weil das ist noch ein bisschen unklar. Ich glaube, wer sich das nicht angesehen hat. Also das ist ein kleiner Fragenkatalog. Sustainable Materials, nachhaltige Bausubstanz, energieeffizientes Bauwerk. Sie haben gesagt, dass Sie mit einer Glasfassade arbeiten. Und es gibt Solar-Windows, Ubiquitous-Windows, dass man einfach Sustainable Materials, CO2-Capturing Concrete, Beton, der CO2 absorbiert, mit einbezieht in die Bauphase. Und soll ich erstmal darauf antworten vielleicht, bevor, sonst kann ich es mir nicht merken, ich habe nichts zu schreiben. Also wir können unter Vorbehalt hier Auskunft geben, weil wir sind ja nicht die Bauherrin. Ne? Die Bauherrin ist die Klaus-Tschirra-Stiftung, die hat eine Projektsteuerung, die sich um die architektonischen Dinge kümmert. Wir waren natürlich Teil des Architekturwettbewerbs, wir haben mitgemacht und ich kenne auch die Ergebnisse. Aber ich bitte nur darum, das zu beachten, dass ich nicht die verantwortliche Person für den Bau bin. Also es ist in diesem Architekturwettbewerb davon die Rede gewesen, dass es Betonplateaus gibt aus recyceltem Beton. Das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Und dass das Gebäude insgesamt komplett nachhaltig gebaut werden soll. Es soll Lehmverkleidungen haben, innen Stampflehm. Das muss wohl ein super nachhaltiges Material sein. Bitte fragen Sie mich nicht, warum. Ich kenne mich da nicht aus, aber das ist auf jeden Fall vorgesehen. Wir hatten auch schon, weil Sie von der Glasfassade gesprochen haben, die Bedenken wegen Vogelschlag. Das kam aus der Stadt und auch vom NABU sind wir angesprochen worden. Das ist alles mit aufgenommen worden. Also da wird ganz, ganz sicher darauf geachtet, dass hier keine Vögel zu Schaden kommen. Das wird dann mit einer speziellen Folie beklebt. Ob das Glas jetzt selbst nachhaltig produziert ist, dazu kann ich leider nicht sagen, da habe ich keine Informationen. Das ist einfach vielleicht weitergeben. Ja, das mache ich gerne. Dass man auf dem Dach eine Solarblume, die sich der Sonne zuwendet, und Ubiquitous, das sind einfach Fenster mit Solarpaneelen, die einfach die Sonne einfangen und in Energie umsetzen. Dann zur Bauzeit. Ist es in einem Rahmen von 2 Jahren beschränkbar? Also ist es machbar, dass man die Bauzeit etwas verkürzt? Weil 4 Jahre sind schon sehr lange. Es sind auch nicht 4 Jahre. Okay. Es sind gute 3 Jahre im Plan jetzt. Aber da bitte ich um Verständnis. Dazu kann ich wirklich nichts sagen zu der Bauzeit, weil dafür sind wir nicht verantwortlich. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass diese gute drei Jahre im Plan sind. Okay. Also die dritte Frage, es geht halt um die Mitte des Platzes, aber da haben Sie ja schon gesagt, dass das zusammen mit der Stadt Mannheim dann und mit den Bürgern Workshops erarbeitet und realisiert wird. Es wäre halt schön, wenn der Basketballplatz als Aufenthaltsfläche in der Pausenkultur erhalten bleibt, wie eine Art Schulhof für Sie, wobei das Institut Forum Deutsche Sprache ja keine Schule in dem engeren Sinne ist. Ja. Aber Sie haben ja viele Projekte, auch generationsübergreifend für Jung und Alt, und dass man mit der Sprache auf einen gemeinsamen Punkt kommt. Das wäre sehr schön, ja. Ja, vielleicht kann ich da auch noch ergänzen. Also wie das vorhin ja schon angeklungen ist, also die Platzmitte ist ja nochmal ein Thema für sich, ne? Und das wird quasi federführend von der Stadt organisiert. In einem der letzten Vorbereitungsgespräche habe ich noch so mitgenommen von der Stadt, dass wohl, glaube ich, auch noch sozusagen Plätze frei sind für den 7.5. Das heißt, wer Interesse hat, über die Nutzungsmöglichkeit dieser Platzmitte zu sprechen und auch Ideen mit einzubringen und zu äußern, erlaube ich mir jetzt einfach mal zu sagen, ist, glaube ich, wirklich herzlich eingeladen. Auf den Webseiten der Stadt kann man sich da für diesen 7.5. anmelden. Die Veranstaltung findet da drüben in der alten Feuerwache statt und man kommt dann auch hier auf den Platz. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel echt ein guter Ort, um sich zu äußern und auch irgendwie zu gucken, hier die Interessen aller auf dieser Platzmitte irgendwie zumindest zusammenzutragen. Genau, das geht am Samstag, übernächsten Samstag um 10 Uhr los. Also in der Feuerwache, oder wer das nicht schafft, der kann ja dann auf dem Platz hier auf den Rundgang warten und sich dann anschließen, weil anschließend gibt es den Workshop wieder drüben. Mir fällt gerade noch was ein, was Alter auch betrifft, was wir so öffentlich noch nicht kommuniziert haben. Es war in der Öffentlichkeit im letzten Bürgerworkshop, es gab ja schon eine Online-Beteiligung der Stadt, ein Zeitplan veröffentlicht worden und da war noch die Rede davon, dass Alter Mitte 23 umziehen muss. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass die Saison 2023 auf der Fläche, so wie sie jetzt ist, aus unserer Sicht auf jeden Fall beendet werden kann. Das ist vielleicht noch eine Info an alle Nutzer hier am Platz, dass der Baubeginn erst 2024 jetzt veranschlagt ist. Genau, sagt Elena Schopper vom Institut für Deutsche Sprache. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, weil jetzt diese Baufragen und also Umbau und Bauplanung immer wieder aufkamen. Das können Sie gerne am 7. Mai diskutieren und diese Chance sollten Sie auch wahrnehmen, denn auch diese Bauplatzgeschichte hier, das ist ja alles noch nicht in die Tüte gegossen. Das heißt, da kann man schon noch mitreden und es gibt auch eigentlich im Moment noch gar keine klare Aussage darüber, wie diese Bauplanung aussieht, sagt der Fachbereich Stadtplanung der Stadt Mannheim. Also insofern ist da Diskussionsbedarf. Vielleicht und dürfte ich an der Stelle nur noch mal sagen. Und natürlich auch die Möglichkeit, das einzufordern, diese Informationen. Ja, also auch das ist öffentlich, ein Bauplan ist öffentlich, der muss auch einsehbar sein. Nutzt die Chance, pardon. Nur zur Klarstellung, also über die Baustelleneinrichtungsfläche besteht vielleicht Diskussionsbedarf, aber diese ist festgelegt. Also und auch die wird nicht Thema am 7.5. sein, das vielleicht einfach nur noch mal zur Klarstellung, denn das ist eine Verhandlung, die zwischen der Stadt und auch der Bauherrin geführt und abgeschlossen wurde. Also nur damit da keine dann falsche... Dann hat irgendjemand eine Falschinformation, weil der Dezernent aus der Bauplanung sagt, das ist eben noch nicht abgeschlossen und ganz im Gegenteil liegt das auch noch gar nicht vor. Doch, der Vertrag ist unterschrieben worden am 3. August letzten Jahres. Also das ist eine Fehlinformation von der Stadt tatsächlich. Über die Bauplatzausdehnung. Über den Erbbaurechtsvertrag mit der Baustelleneinrichtung. Nein, um Gottes Willen, es geht um den Umbau und die Fläche, die für die Bauzeiten in Anspruch genommen wird. Das ist genau das, was festgelegt wurde. Da haben wir eine gegenteilige Information, aber es ist interessant, weil da gibt es in jedem Fall Erklärungsbedarf, vielleicht dann doch am 7. Mai. Aber das ist ja nicht Ihr Brot, wie Sie schon gesagt haben, und das ist auch, aber unser Brot ist es natürlich, weil es geht ja hier um die Fläche. Nein, aber das ist wichtig, dass Sie das nochmal sagen, weil ich glaube, es ist gerade für die nächste Zeit entscheidend, auch für die Bewohner, für Alter, für alle Interessierte zu wissen, wo können sie eingreifen, ja, und besonders im Zentrum steht am 7.5., wie es auf dieser Platzmitte nach der Eröffnung quasi, oder nein, nicht eigentlich nach der Eröffnung, sondern wenn die Baustelleneinrichtungsfläche vom Forum zurückweicht, wie es dann auf dieser Fläche hier weitergehen soll. Das ist das, was am 7.5. verhandelt werden soll und darf, mit allen Ideen und Vorschlägen, die da kommen. Genau. glaube, das ist einfach ganz wichtig für die nächsten Schritte und für die nächsten Ideenfindungsphasen. Das war Frau Dr. Christine Möhrs, die Sie jetzt gehört haben und die ihr gehört habt. Und mit in der Runde war Sandra Hansen, die wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gehört haben, aber Sie können ja hier im Anschluss auch gerne noch weiterreden. Wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern auf Bermudafunk mit einem kleinen Stück von Jasmina zu Language of Choice. Das ist so eine Überlegung, wie die Welt aussehen würde, wenn wir uns die Sprache aussuchen könnten. Hallo, ich bin's wieder. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Language of Choice. Sprache der Wahl. Oder das hier. Questioning if ever possible to choose our language. Ich frage mich vor allem, ob es überhaupt möglich ist, unsere Sprache zu lernen. Sprache. No hace mucho tiempo entendí que podría hablar español. Aber was lehrt man uns, was Sprache ist? Was sind die Elemente, die sie inhaltlich gehaltvoll machen? Wenn ich eine Sprache wäre, wie würde ich mich in die Menschen einpflanzen? Wer entscheidet, wie ich mich entwickle und wann ich richtig bin? Richtig. Dieses Wort und seine Bedeutung, das ist meine größte Angst vor der Sprache. Die Normen einer Sprache berühren uns alle an unseren empfindlichsten Stellen. Als Kind zum Beispiel wollen wir ganz unbedingt korrekt sein und enden damit, dass wir überkorrekt sind. Exemplu. Aber auch diese Hyperkorrektheit ist eine Frage der Normativität in einer Sprache. Das ist ein bisschen so, als würde man die Sprache essen, um zu wissen, was sie ist und ob sie mir schmeckt. Ich bin, du isst, sie frisst. Ich denke, ich werde in der nächsten Zeit viel über Korrektheit und die normativen Grenzen der Sprache sprechen, die mich oft berühren. Und ich hoffe immer wieder, jemanden zu finden, mit dem ich reden kann. In der heutigen Folge von Language of Choice, Sprache der Wahl, werde ich das Vergnügen haben, mit mir selbst zu sprechen. Soweit ich die Elemente der Sprache verstanden habe, gibt es also verschiedene Arten von sprachlichen Einheiten. Sprachlaute bilden Phoneme und Phoneme bilden Wörter. Diese bilden Sätze und Sätze haben eine Bedeutung in einem Kontext. Was haben Sie bisher in Ihrem Leben über Sprache gelernt? Ich konzentriere mich im Moment auf die Phoneme, also auf Laute, die eine Bedeutung haben. Nehmen wir zum Beispiel das Wort korrekt. Das R ist verständlich in Deutsch, Englisch und Rumänisch. Obwohl ich weiß, dass das kein Beweis für die Tiefe meines Studiums ist, fühle ich mich trotzdem sehr verärgert über dieses Wort. Deshalb plane ich, ein Wort mit nur einem Phonem zu erfinden, das das Gegenteil von korrekt sein könnte, aber trotzdem überhaupt keine wertende Qualität hätte. Ich kann Ihnen voll und ganz folgen. Wie würde dieses Phonem zum Beispiel in der Sprache Ihrer Wahl klingen? Nun, da die Wahl der Sprache der Wahl in uns allen liegt, denke ich, dass die Phoneme der Sprache der Wahl auch in uns liegen. Wir alle sprechen sie bereits. Es sollte etwas sein wie... You. Vielen Dank. Ich denke, das waren meine Fragen für heute. Es war mir eine große Freude, heute über Konventionen zu sprechen. Paradise is exactly like where you are right now. Only much better. Saw this guy on the train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going Fred says it. I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. Then language is a virus. Language, it's a virus. I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Language, it's a virus. Where you are right now, only much, much.